Das niedrigste Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel veröffentlichte am 10. Juli eine offizielle Mitteilung. Laut der offiziellen Mitteilung wurde das Vorbereitungskomitee des chinesischen Gebietes für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel am 6. Juli in Shenyang, China gebildet. An demselben Tag wurde in Moskau das Vorbereitungskomitee des Gebietes der Gemeinschaft unabhängiger Staaten für diese Konferenz gegründet. Außerdem ist in verschiedenen Regionen der Welt die Gründung des Vorbereitungskomitees in vollem Gange und es bereitet der koreanischen Nation in Norden, Süden und Ausland, die die erfolgreiche Veranstaltung des großen nationalen Treffens wünscht, große Zuversicht und Optimismus.